eine, der ist böse, der andere, der ist lieb. Der eine lebt im Frieden und der andere lebt im Krieg. Der eine, der ist einsam und findet keinen Freund. Jeder kriegt, was er hat. Der eine sucht die Lösung, der andere das Problem. Der eine, der will bleiben und der andere, der will gehen. Der eine, der muss lachen, der andere weiß nicht wie. Jeder kriegt, was er hat. Jeder kriegt, was er hat. Okay.